wie warme Semmeln eine starke Kollektion. Vor allem diese Bilder der schmerzensreichen Mutter am Sarg von ihrem Sohn. Das rührt doch jedes Herz, da schaudert man und denkt voll Sympathie. Die Großen trifft es auch, Gott sei Dank sind wir nicht reich und mächtig und erhöht wie die. Denn wer nicht ist wie alle, dem wird die Zeit vergällt. Das ist tröstlich und moralisch, so wie es euch gefällt. Kitsch! Kitsch! Die Kaiserinnen des reist immer noch umher. Sie hungert, rennt und schweigt. Und ab und zu fährt ihr dieser hinterher, weil er zu Selbstbestrafung neigt. Und ist sie, wenn er kommt, noch da und nicht schon wieder auf der Flucht? Dann gibt's ein Rendezvous in milder Vollmondnacht. Du weißt, warum ich gekommen bin. Nein, aber ich ahne es. Komm heim, Sissi. Wir gehören zusammen. Ich glaube immer noch daran.